Das war die bearbeitete Wiederholung der Klingding-Sendung vom 21.03.2014. Mit der Frage, gibt es eine Nazi-Musikwissenschaft, folgte in der Sendung am 18.04.2014 der zweite Teil des Features über das Buch »Die deutsche Szene der Künste – Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reichs« von Pamela Maxine Potter. Die nächste Klingding-Sendung zu aktueller Musik ist am 19. September, wieder von 22 bis 0 Uhr. Mitschnitte und Informationen über die Sendung sind im Netz unter www.hierunda.de/klingding.html. Ab 0 Uhr folgt bei FSK 93,0 Electronic Jam bis ca. 2 Uhr. Am Ende der heutigen Sendung wieder ein Stück von Alvin Curran, Return to Sender, von der CD Lost Marples, 2004 beim Label Zetic erschienen. Oh, Oh,